Während im restlichen Europa Ende des vergangenen Jahres noch ein leichtes Wachstum zu verzeichnen war, hat Italien das zweite Quartal in Folge mit einer Negativbilanz abgeschlossen und ist damit nach der landläufigen Definition in die Rezession geschlittert. Im dritten Quartal 2018 hatte die nationale Statistikbehörde ein Minus von 0,1% registriert. Im vierten Quartal schrumpfte die Wirtschaftsleistung noch einmal um 0,2%. Das ist noch nicht dramatisch, aber weit entfernt von der Wachstumsprognose der italienischen Regierung in Höhe von 1% für das laufende Wirtschaftsjahr. Diese Zahl hatte Rom im Schuldenstreit mit Brüssel ins Feld geführt. Ministerpräsident Conte begründete die schlechten aktuellen Werte mit ungünstigen äußeren Einflüssen. Die statistischen Daten zeigen jedoch, dass vor allem die Nachfrage im Inland zurückgegangen ist. Angesichts ungewisser Zukunftsaussichten scheinen die Italiener vorsichtig geworden zu sein. Die Koalition aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega war Mitte des vergangenen Jahres mit dem Versprechen angetreten, mehr Schwung in die italienische Wirtschaft zu bringen. Davon ist bis jetzt noch nichts zu spüren. Angesichts der schlechten Aussichten forderte der Industrieverband Confindustria schnelle öffentliche Investitionen.